Das war Pandit Hariprasa Chaurasia auf der indischen Flöte, der Bambu, mit dem Ragama Counts. Erst veröffentlicht auf der Doppel-CD Power and Grace, ein Live-Mitschnitt vom Saptak Festival in 2001, veröffentlicht bei dem Label Sensework Music in 2002. In der Einführung unserer heutigen Sendung wurden verschiedene Klassifizierungssysteme für die indische Raga-Form vorgestellt. Allerdings sollten wir aus dem Westen dabei nicht den Fehler machen, den Maßstab der Notationsregeln unserer eigenen Musikkultur zugrunde zu legen. Die indische Raga-Form steht nicht im Einklang mit unserem Oktavsystem. In der westlichen Musik gibt es in einer Oktav 12 Tonstufen, 7 Haupttöne und 5 Zwischentöne. Nur augenscheinlich besteht das Grundnotenmaterial der indischen Ragas ebenfalls aus 7 Haupttönen. Den Saptaswaras, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da und Ni. Sie dürfen wir nach unserem westlichen Verständnis nur annähernd als C, D, E, F, G, A und H übersetzen. Eine einfache pentatonische Form generiert sich beispielsweise, wenn die 5 schwarzen Tasten einer Klaviertastatur gespielt werden. Dazu ein Hörbeispiel und eine einfache Transposition. Das Besondere dieser pentatonischen Skala ist, verschiebt man sie um einen Halbtonschritt, eine erweiterte Terz oder um irgendeine andere Intervallgröße, klingt sie immer gleich in den höheren wie tieferen Tonlagen. Das Intervallmuster, der Abstand zwischen den einzelnen Noten, verändert sich nicht. Mit der Pentatonik, der Fünftonmusik, bildete sich besonders in Ost- und Südasien, allen voran in China, Japan und Indien, eine differenzierte Skalierungsform heraus. Wir unterscheiden heute die alterierende Pentatonik, Dominant-Pentatonik und erweiterte Pentatonik, Major Pentatonic. Auch im Blues wird das Schema der Fünftonskala angewendet. Dazu einen tiefergehenden Blick in die Geschichte der pentatonischen Form. Ursprünglich wurde das Notenmaterial, wie in vielen Kulturen unserer Welt, für religiöse Zeremonien und Riten verwendet. Sie bestanden nur aus zwei Tönen, meist als Hintergrundmusik, über die sich die Melodien legten. Eine festgelegte Tonhöhe diente dabei hauptsächlich dazu, den Musikern und Zuhörern eine Bezugsebene zu geben, von der aus die tonale Skala und ihre Modulation entwickelt wurden. Hier findet sich zunächst die Dreitonskala wieder, eine sehr einfache und global weit verbreitete Form. Wenn man das Notenmaterial für Akkorde verwenden wollte, waren ihre Möglichkeiten allerdings sehr begrenzt. Dafür entwickelte sich im antiken Griechenland die Viertonskala und das Tetrakordsystem. Bereits hier zeigte sich in der musikalischen Wahrnehmung, dass die Gestaltung von Akkorden und die Verwendung der Skalen beim Solospiel zu Spannungen und Disharmonien führen konnten. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Bereits über viele Jahrhunderte basiert die Musik des östlichen Asiens auf pentatonischen Skalen, die ein vielschichtigeres musikalisches Spektrum schaffen und für den Hörer dennoch einfach zu erkennen sind. Musikmaestro Ilaiyaraja, einer der legendären indischen Musikkomponisten, Trendsetter der indischen Filmmusik, greift häufig auf die Pentatonik zurück. Sie wurde auch von den Musiktraditionen des östlichen Europas, des Mittleren Ostens verwendet. Ähnliche Modi finden wir daher in der persischen, ungarischen, arabischen, symmetrischen oder enigmatischen Skala, während die Pentatonik in China durch die gezielte Wahl und den Einsatz von Instrumenten sehr technisiert wurde, zielt die indische Klassik, die nordindische Hindustani-Musik, gleichermaßen wie die südindische karnatische Musik, auf ein atmosphärisches Klangbild, das sich mit bestimmten Gefühlen, Stimmungsbildern und einem emotionalen Ausdruck, den Rasas, verbindet. Die Fünftonstruktur indischer Ragas dient dabei nur als tonales Skelett, das erst durch die Interpretation von Mikrotönen, den Srutis, 22 Intervalle, aus denen sich eine indische Oktave zusammensetzt, an Ausdruckskraft gewinnt. Als Fixpunkte dienen, wie für alle Ragas verbindlich, die Hauptnote auf der ersten Stufe, Sa, und Pa auf der fünften Stufe. Beide verändern ihre Position während einer Raga-Interpretation nicht, sie entsprechen nur bedingt unserem westlichen Notenbild C und G. Antike indische Theorien besagen, dass jeder der 22 Srutis innerhalb einer Oktav eine besondere Stelle des menschlichen Herzens repräsentiert. Die pentatonischen Ragas haben den Ruf, magische Kräfte zu besitzen. Es schließt sich der Kreis der Fünf. Zahl 5 steht symbolisch für die fünf Köpfe von Lord Shiva. Jeder verkörpert ein unterschiedliches Reich der Existenz. In Indien werden die Srutis unterschiedlich behandelt. Die Ragas erscheinen in den verschiedenen Gebieten Indiens unter gleichem Namen. Doch werden die Mikrotöne völlig verschieden eingesetzt, entsprechend der kulturellen Ausprägung der jeweiligen Region. Damit wird der grundlegende Unterschied der indischen Klassik zur westlichen Musikkultur, die sich nach dem Mittelalter entwickelte, besonders deutlich. Während in dem harmonischen Konzept für Dur- und Mollskalen 7 Hauptnoten zur Verfügung stehen, aus denen die Akkorde als eine integrale Sequenz gebildet werden und sich ihre horizontale Abfolge ableitet, entwickelt jede der indischen Skalengrößen, ob 5-Ton Odhava, 6-Ton Shadhava oder die 7-Ton Ragas Sampurna, unter Verwendung des Srutis einen eigenständigen und in sich geschlossenen Kompositionsraum, der als zentrale Bezugsgröße immer die erste Stufe Sa hat. Die indische Klassik stellt ein modales System dar, in dem feinste Akzentuierungen und Ornamentiken, das Gleiten von einem Ton zu einem anderen, Gamakas, jedem Raga einen eigenen, einzigartigen Klang verleihen. Wie Untersuchungen in der Fachabteilung für angewandte Wissenschaften der Universität von Kalifornien Davis und am Lawrence Berkeley National Laboratory zeigen, könnten numerisch alleine im karnatischen Musiksystem 55.696 pentatonische Ragas, das heißt aufsteigende und absteigende Fünftonskalen, abgeleitet werden. Bezieht man alle Oktavhöhen ein, wären es gar 262.144. Auf die Bedeutung der Referenztöne, wie sie von den Dronen erzeugt werden, zum Beispiel von dem indischen Begleitinstrument Tampura in der Stimmung Tonika Sa und fünfte Stufe Pa, und die Bestandteil jeder Raga-Aufführung sein müssen, gehen wir in einer Spezialsendung gesondert ein.